meinem Garten blühen bald die ersten Veilchen. Nur noch ein Weilchen, dann ist so weit. Und nach dem Veilchen kommt auch bald der erste Flieder. Und dann ist wieder so ein bisschen Zeit. Ich streich die Laube an mit rechtem Blüten dran. Und dann erwarte ich sie zum ersten Rendezvous. In meinem Garten blühen bald die ersten Veilchen. Die ersten Beinchen, nur noch ein Beinchen, dann kommst du auf Blut.